Ein Sprachkurs ist in Englisch. Sie merken schon, dieser Abend hat einen pädagogischen Wert. Sie können hier was lernen und das Gelernte dürfen Sie anschließend mit nach Hause nehmen und können es bei sich zu Hause an der Wand hängen oder so, wie Sie wollen. Und dieser Englischkursus heißt I'm so glad. Ich bin so glatt. This is a dog. Dies ist eine Dogge. Bitte achten Sie auch genau auf die Aussprache. I was sitting with my girlfriend naked on a sofa. Meine Freundin und ich neckten uns auf dem Sofa. In the room comes Aunt Mary. Meine Tante Maria ahnte etwas. I gave her a kiss right in the face. Ich drückte ihr ein Kissen genau ins Gesicht. She said, humph. Sie sagte, humph, das lässt sich nicht übersetzen. Zweiter Teil. Peter, Paul and Mary. Peter, Paul und Maria. Peter, Paul and Mary are planning a bank robbery. Peter, Paul und Maria planen einen Banküberfall. They meet at 2 o'clock. Sie treffen sich um 2 Uhr. Hello, Peter. Hallo, Peter. Hello, Bloody Mary. Hallo, blöde Maria. Hello, Paul. You are again the latest. Hallo Paul, du bist mal wieder das Allerletzte. The latest, das ist ein Ausdruck der Umgangssprache. In England wird sehr viel Umgangssprache gesprochen. Und Peter trifft jetzt die letzten Vorbereitungen für den Bankraub. Hello partners, have you your guns thereby? Hallo Geschäftsfreunde, habt eure Pistolen dabei? Egg Freelight, Ei Freilicht. Okay, then let's go in this damn bank, get that whole money stuff and shoot the shit out of everybody with our fucking bang bang machine guns. Vamos! Nun denn, lass uns die Bank zwecks eines Überfalls betreten. Und jetzt dringen Sie in die Bank ein, schwer bewaffnet. Hello, this is a bank robbery. Hallo, dies ist eine Bankräuberei. Hands up. Hände ab. I said hands up. Can you not hear? Have you beans in the ears? Haben Sie Bienen in den Ohren? Hands up and give me that money. Geld hoch, Hände her. Und Peter wendet sich zum Kassierer. How much money have you in your bank? Och, sagt der Kassierer, da muss ich mal schnell bei Herstadt anrufen. Und er ruft bei Herstadt an und sagt, Herstadt, ja? Please send me D-Marks. Und Herstadt fragt, eine oder alle beide? Und ich bin noch nicht fertig. Und plötzlich kann unbemerkt ein Polizist in die Bank eindringen. Hello, I am the bull. Und Peter fragt ihn, are you son bull or father bull?